12 Jahre im Geschäft, doch in den Effekt. Das Bild sieht ihr, wenn ich jetzt Mammut-Track-Konzept. Das ist echt, wer macht Stressbeziehungen bis nach Budapest? Mir egal, was du rappst, was ich sage, ist Gesetz. Denn das sind gute Jungs, denn das ist der Untergrund. Meine Line ist wie Benzin, wir haben das verdient. Bei mir läuft es, Gott ist mein Zeuge. Freunde, wer mich stresst, schick ich ins Land der Träume. Bin ebenfalls vertreten auf dem Mammut-Mix. Ja, deine Mama weiß Bescheid, das wird mit dem Mund gewichst. Es ist Text und Rap, ich fick deine Ex, du Hurensohn. Du bist ein Keck, ich baller mit dem Mac direkt auf dein scheiß Head. Meine Punchline schlagen auf dich ein, genau das ist MC-Style. Sie wie Black und Tech, ja wir beide sind sowieso nice. Deine Mama wird wieder in den Arsch gefickt. Frag nicht warum, sie ist halt Klappers, Bitch. Das sind stabile Jungs hier im Untergrund. Divo Black bummt euch jetzt in den Muttermund. Im Mammut mit dabei zeigen euch meine Jungs ihren Abo-Geld-Datei. Yeah, Sex, Money, Crime ist bei Familie dabei. Ich ficke euren Cloud-Schwein, ich hol mir meinen Hype. Divo Black ist wieder da, BGL, Old-Rap-Star. B-A-T-K, du Fotze. Steig in die S-Klasse, fick deine Bitch und finde ihren S-Klasse. Pumpe den Sound, den deine Bitch gerade braucht. Kleiner, reg dich nicht auf, hab sie für eine Nacht gebraucht und schick sie heute wieder nach Haus. Und zwar in den Laufhaus. Und du kriegst direkt eine Faust. Ja, Rap normal, denn ich fick dich brutal. Dicker, ich bin dabei bei Mammut Mix. Scheiß auf eure Rechnung und Logik, Snap hier ist und bleibt chaotisch. Symbolisch, aber nicht diabolisch. Wir leben diese Philosophie, verwirklichen uns auf Beats. Bringen diesen Shit in ihr Pump, ist durch die Speaks. 7 Jahre durch das Land, um andere brechen wie Streichholz. Wir fliegen wie Adler über den Kilimanjaro. Kein scheiß Szenario, wir fliegen und chillen. Lifestyle, Philosophie, um Gedanken zum Fliegen zu bringen. Ich bin am Texten, schreibe nur Sätze, Sätze für Sätze. So bildet sich ein Wort, zeigt mir ein Ort, gären was bleibt? Stimmen auf Lieder, Kristall, Stern der Familie. Schreibe und schreibe, das sind meine Ziele. Tja, Kristall, wieder Mai, es ist Zeit. Suche kein Frieden, ich suche Reus, guck mal, der Rollstuhlfahrer ist wieder da. MC zu dem Mai, ich bin wieder am Start. In 2017 kriegt Deutschrap dick in den Arsch. Rap hab Blasen für Fame, so sieht es aus. Jeder labert was davon, dass er Drogen verkauft. Fick Gangster-Rap, ich mach Mucke, die real ist. Weil Rap für mich mehr als nur ein Spiel ist. Wenn wir zu Beiße stehen, deine Chance ist schlecht. Wow, ihr habt die Mammutherde unterschätzt. Ein Zeichen reicht und du bist eliminiert. Du erkennst mich nicht, denn wir sind stets maskiert. Du rennst um dein Leben, doch Schusswaffen sind schneller. Ich lage alle meine Opfer unten im Keller. HTR vereint mit der Siebler Crew. Typ Massaker geballert, wir zielen, drücken ab und du, hä? Sturmhaube auf, Digga, wer von euch will Beef? Leg dich mit mir an, dann regnet Steine und Benzin. Chemie auf dem Beat, arrogant und aggressiv. Effektiv aus Prinzip, definitiv. Ah! Gib mir das Mic, 1, 2, 3, check. Und ich dreh meine Runden auf dem Beat wie ne Flex. Und ich flex dich in Stücke noch bevor du das checkst. Digga, mein Shit zerfetzt dich wie Crystal Meth. Und ihr nennt euch den König oder spielt den Boss. Kein Problem, ich mach mit, Digga, ich spiel den Gott. Don't stop the rock, ich nehm euch alles ab. Bam, Mission complete. Und level up, scheiß auf alles und auf jeden, Mann. Ich spreng meine Ketten neu geboren und aus der Korb, um den Deutschrap zu ficken, Mann. Ich komm mit der Sensemann, wie der Sensemann. Gefickt vom Untergrund, halt den Mund, jetzt ist Sensemann.